Kapitel 00. Nie wieder krank. Erlebe übernatürliche Gesundheit durch Jesu Auferstehungskraft in dir. Stimmen zum Buch. Über ein Jahrzehnt lang habe ich andere im Dienst der Heilung angeleitet und ausgebildet mit guten Ergebnissen. Wir haben miterlebt, wie Blinde sehen, Taube hören, Lahme gehen und kreative Wunder geschehen sind, wie zum Beispiel, dass sich große Tumore sofort auflösten. Die Bücher und Heilungsvorträge von Chad Gonzales haben uns in diesem Streben sehr ermutigt. Es ist selten, dass ich jemanden treffe, der meinen Glauben an Heilung nicht nur erweitert, sondern mich mit bahnbrechenden Offenbarungen über Heilung überrascht. Chad tut mit seinem neuen Buch Nie wieder krank genau das. Beim Lesen musste ich öfter innehalten und über einige gewagte Aussagen nachdenken, wie zum Beispiel, Heilung ist für den Ungläubigen, nicht für den Gläubigen oder dass die größte Massenheilung in der Geschichte das jüdische Passafest vor dem Auszug aus Ägypten war. Man merkt schnell, dass Schatz sein Leben dem Studieren der biblischen Wahrheiten über Heilung sowie dem praktischen Heilungsdienst gewidmet hat. Nie wieder krank hat mir die Augen für eine größere in Christus Wirklichkeit geöffnet, die es mir unmöglich macht, mich jetzt mit der Heilung eines kranken Christen zufrieden zu geben. Ich bete dafür, dass nie wieder krank ein Feuer in dir entfacht, damit du nach mehr strebst und dich nicht mit geringeren Ergebnissen zufrieden gibst, als die Israeliten in einem geringeren Bund hatten. Schat, danke, dass du diese himmlische Offenbarung und Botschaft an den weltweiten Leib Christi weitergegeben hast, sei nie wieder krank. Vorwort. Es gibt sehr viele Bücher über Heilung, aber keins wie dieses, denn in diesem bahnbrechenden neuen Buch geht es eigentlich um deine Vereinigung mit Christus. Wer du in ihm bist und wer er jetzt in dir ist, ist die Grundlage dieses Buches. Heilung ist nur eine der übernatürlichen Früchte, die daraus resultieren. Jesus ist gekommen, um den Vater zu offenbaren, und er ist so viel mehr als nur Gott mit uns. Christus in uns ist die Hoffnung auf Herrlichkeit, und Schat zeigt uns, dass diese Herrlichkeit nicht irgendeine verbandlassende Herrlichkeit ist, sondern wie Jesus in Johannes 17,22 sagte, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins sind, wie wir eins sind, wie bitte. In dem Moment, in dem wir gläubig werden, ist Gottes Gegenwart für immer in uns. Weil wir Gott unser Ja gegeben haben, wird unser Körper zum Tempel des Heiligen Geistes. In dem Moment, in dem wir eine neue Schöpfung werden, werden wir im innersten Kern voll und ganz zum Ebenbild Gottes und erhalten eine ganz neue Identität. Wir haben einen großen Schatz, aber so viele wissen gar nicht, wie großartig dieses Geschenk wirklich ist. Seine Gegenwart ist in uns. Warum versucht ein Großteil der Gläubigen, in seine Gegenwart zu gelangen, wo Jesus doch gekommen ist, um seine Gegenwart in uns hineinzubringen? Das ist der gleiche Grund, warum so viele versuchen, eine Heilung zu bekommen. Sie verbringen ihr ganzes Leben damit, das zu bekommen, was sie schon haben. Wenn sie es nur wüssten. Nun, jetzt können und werden sie es auch wissen. Mit Begeisterung empfehle ich das Buch Nie wieder krank von Dr. Chad Gonzales. Es ist mir eine Ehre, ein Vorwort für dieses Wunder. Wahre neue Buch zu schreiben. Ich habe auf die Veröffentlichung des SES-Buches gewartet, seit Chad am Caris Bible College, an dem ich den Heilungsdienst leite, unserem gesamten Kurs, der sich mit Heilung beschäftigt, gedient hat. Ich freue mich so sehr, dass du dich nun mit dieser gewaltigen Offenbarung befassen kannst, die Schat vom Heiligen Geist erhalten hat. Dieses Buch sticht aus der Welt der Heilungsbücher heraus, weil es darin um die Offenbarung und Anwendung des neuen Bundes geht. Es wird dich herausfordern, einen neuen Blick auf vertraute Bibelstellen zu werfen, denn du weißt, dass der Glaube durch das Hören und das Hören durch das Wort Gottes kommt. Hier kommt ein neuer Sound hervor, ein Weckrufell. Lass dich durch das, was du nicht weißt, nicht von dem abhalten, was du weißt. Wenn beim Lesen die Wahrheit in dir lebendig wird, kommt dies aus Gottes Herzen aufgrund von Chads großer Lebenserfahrung und seinem bewährten Heilungsdienst. Für Chad und seine Frau April ist und es nicht nur eine Theologie oder eine Philosophie. Ein großer Teil der Gläubigen ist genauso krank wie die Ungläubigen, und das liegt vor allem daran, dass wir versuchen, das zu bekommen, was uns in Christus bereits gegeben wurde. Das ist sehr verwirrend und hat leider dazu geführt, dass wir gedacht haben, Heilung hänge von uns ab. Schott zeigt uns aber deutlich auf, dass es nicht darauf ankommt, was du tust. Es geht um das, was Jesus getan hat. Schott nimmt dich, beginnend mit 1. Mose 1, mit auf eine Reise durch den Alten Bund und macht dann einen sehr klaren Vergleich zwischen der Heilung aufgrund deines Gehorsams und der Heilung, die Jesus aufgrund seines Gehorsams bereits für uns bereitgestellt hat. Dieses Buch wird dich mit Fragen herausfordern wie: Wusstest du, dass es im Neuen Bund keine Lehre darüber gibt, wie du deine Heilung empfangen kannst, oder Aussagen wie diese: Wir lehren die Menschen, dass Jesus bereits für ihre Heilung bezahlt hat und dass sie ihnen bereits gehört, aber dann sagen wir ihnen, sie sollen sich in eine Gebetsschlange stellen, damit sie ihre Heilung empfangen können. Dieses Buch wird dir eine ganz neue Perspektive vermitteln, was es bedeutet, in Christus zu sein, wie sich das auf dein Leben im Alltag auswirkt und wie du Jünger machen und das tun kannst, was Jesus getan hat. Ich möchte dir noch eine Frage stellen: Was würde passieren, wenn wir als Gemeinde Jesu anfangen würden, das anzuerkennen, was uns als neue Schöpfung bereits gegeben wurde? Was würde passieren, wenn wir wirklich glauben würden, dass Jesus wusste, was er tat, als er in Johannes 17,21 betete? Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien, damit die Welt glauben soll, dass du mich gesandt hast. Bei der Heilung geht es nicht um dich, sie ist für dich. Größer ist der, der in dir ist, und Gott hat so viel Größeres für dich und durch dich vor. Bist du bereit? Schott ist eine Stimme für diese Generation, der einen klaren Weckruf ertönen lässt, damit wir aufwachen und Teil eines neuen großen Erwachens werden. Daniel Amstutz, Leiter des Heilungsdienstes am Sheris Bible College. Einführung. Wenn es um göttliche Heilung und insbesondere um Gottes Wille in Bezug auf Heilung geht, gibt es eine Fülle von Meinungen, Perspektiven und Überzeugungen. Einige der häufigsten Überzeugungen über Gott und Heilung sind die folgenden. 1. Es ist nie der Wille Gottes, dass Menschen geheilt werden. 2. Gott benutzt Krankheit, um Menschen zu lehren, zu demütigen, im Glauben wachsen zu lassen. 3. Gottes Zeit für Heilung ist nicht immer jetzt. 4. Du musst alle deine vergangenen Sünden bekennen, um geheilt zu werden. 5. Du musst deine Generationenblutlinie reinigen. 6. Um Heilung zu empfangen, braucht man großen Glauben. 7. Du weißt nie, was Gott tun wird. 8. Krankheit gehört einfach zum normalen Leben dazu. 9. Gott hat geistliche Heilung bereitgestellt, aber nicht körperliche Heilung. 10. Unsere wahre Heilung, was den physischen Körper angeht, geschieht, wenn wir sterben. All diese Überzeugungen und noch mehr haben nicht nur Verwirrung in den Leib Christi gebracht, sondern auch die Menschen daran gehindert, in dem zu leben, was Jesus ihnen ermöglicht hat. Warum? Diese Überzeugungen sind nicht biblisch und haben keinerlei biblischen Hintergrund. Es ist erstaunlich, was sich Menschen einfallen lassen, um ihre Ausreden und ihren Mangel an Erkenntnis zu rechtfertigen, anstatt sich einfach an das Wort Gottes zu halten. Obwohl wir im Laufe der Jahre eine enorme Offenbarung erhalten haben, müssen wir erkennen, dass es immer noch mehr gibt. Die Offenbarung schreitet stets voran, und es gibt immer mehr zu entdecken, wenn es um das Wort Gottes geht, aber das, was unseren Bund mit Gott angeht, sollte vom ersten Tag an klar und einfach zu verstehen sein. Du wirst feststellen, dass die Botschaft des Evangeliums eigentlich einfach und leicht zu verstehen ist. Es fällt unserem Verstand nur schwer, die Einfachheit zu erfassen und zu begreifen, wie das möglich ist, weil wir in und unter dem Fluch aufgewachsen sind. Genauso wie das Evangelium einfach zu verstehen ist, ist es auch unser Bund mit Gott. Gott hat den alten Bund so gemacht, dass er einfach zu verstehen ist, und den neuen Bund noch einfacher. Wir sind diejenigen, die es schwierig machen. Eines Tages, als ich in meiner Bibel las und über 1. Petrus 2, 24 nachdachte, sprach der Heilige Geist zu mir und sagte: Blättere mal zurück und studiere, was im alten Bund über Heilung steht, denn du hast einen besseren Bund. Ich fing sofort an, alle Heilungsstellen im Alten Testament her auszusuchen und mir Gottes Bund mit Israel in Bezug auf Heilung anzusehen. Ich war schockiert, als ich entdeckte, dass die Verheißung für Heilung unter dem alten Bund besser war, als die Botschaft über Heilung, die man uns heute präsentiert. Ja, du hast richtig gelesen. Als ich anfing, die Botschaft der Heilung, die heute gepredigt wird, mit der Verheißung für Heilung unter dem alten Bund zu vergleichen, stellte ich fest, dass unsere moderne Version weniger beinhaltet als das, was unter dem alten Bund verfügbar war. Wie kann das sein, wenn wir als Christen laut Hebräer 8,6, Neu, einen viel besseren Bund haben, der sich auf viel bessere Zusagen stützt? Die Antwort ist ganz einfach: Wir haben die Realitäten des neuen Bundes aus der Perspektive des Sünders gelehrt. Wie ist das möglich? Weil wir nicht wirklich verstehen, wer wir sind, wir verstehen unsere Vereinigung mit Christus nicht. Die Vereinigung mit Christus ist der besondere Segen des Evangeliums, in dem alle anderen Wahrheiten der neuen Schöpfung enthalten sind: Gerechtigkeit, Heilung, Sohnschaft, Heiligung, die zukünftige Verherrlichung unseres Körpers und viele andere. Wenn du wirklich verstehst, wer du bist, wirst du auch wirklich verstehen, was du hast, infolgedessen wirst du aufhören zu versuchen, etwas zu empfangen, was du bereits geworden bist.